Erster, das ist die Liste der Israeliten. Es gibt Anführer für 1100. Sie dienen dem König das ganze Jahr. Jeden Monat kommt eine neue Gruppe von 24.000 Männern. Zweiter, Jasobim ist der Chef der ersten Gruppe im ersten Monat. Er hat 24.000 Männer. Dritter, er kommt aus der Familie von Peres. Er ist der wichtigste Anführer im ersten Monat. Vierter, Eliasar führt die Gruppe im zweiten Monat. Miklot hilft ihm dabei. Auch diese Gruppe hat 24.000 Männer. Fünfter, Benaja ist der Anführer im dritten Monat. Er ist der Sohn des Priesters Jojada. Er hat 24.000 Männer. Sechster, Benaja ist ein sehr starker Held. Sein Sohn Amisabad hilft ihm bei der Führung. Siebter, Asahel ist der Anführer im vierten Monat. Er ist der Bruder von Job. Später übernimmt sein Sohn Sebadja. Er hat 24.000 Männer. Achter, Samhut ist der Anführer im fünften Monat. Er hat 24.000 Männer. Neunter, Ira ist der Anführer im sechsten Monat. Er ist der Sohn von Ikes. Er hat 24.000 Männer. Zehnter, Heles ist der Anführer im siebten Monat. Er gehört zum Stamm Ephraim. Er hat 24.000 Männer. Elfter, Sibbeschai ist der Anführer im achten Monat. Er gehört zur Familie Sera. Er hat 24.000 Männer. Zwölfter, Abisa ist der Anführer im neunten Monat. Er kommt aus dem Stamm Benjamin. Er hat 24.000 Männer. 13. Maharai ist der Anführer im zehnten Monat. Er gehört zur Familie Sera. Er hat 24.000 Männer. 14. Benaja aus Piraton führt die Gruppe im elften Monat. Er gehört zum Stamm Ephraim. Er hat 24.000 Männer. 15. Heldai führt die Gruppe im zwölften Monat. Er kommt aus der Familie Otniel. Er hat 24.000 Männer. 16. Hier sind die Anführer der Stämme Israels. Elisa führt den Stamm Ruben. Sephatja führt den Stamm Simeon. 17. Hasabja führt den Stamm Levi. Zadok führt die Familie von Aaron. 18. Elihu führt den Stamm Juda. Er ist ein Bruder von David. Omri führt den Stamm Issachar. 19. Jismaja führt den Stamm Sebulon. Jeremot führt den Stamm Naphtali. 20. Hosea führt den Stamm Ephraim. Joel führt den halben Stamm Manasse. 21. Iddo führt den anderen Teil von Manasse in Gilead. Jasiel führt den Stamm Benjamin. 22. Asareel führt den Stamm Dan. Das sind alle Anführer der Stämme. 23. David zählt die Männer unter 20 Jahren nicht. Gott versprach viele Nachkommen für Israel. Sie sollen so zahlreich wie die Sterne sein. 24. Job fängt mit der Zählung an. Aber er macht sie nicht fertig. Gott ist deshalb zornig auf Israel. Die Zahl steht nicht in Davids Buch. 25. Asmavet passt auf die Schätze des Königs auf. Jonathan passt auf die Vorräte auf dem Land auf. 26. Esri ist der Chef der Arbeiter auf den Feldern. 27. Simei passt auf die Weinberge auf. Sabdi passt auf den Wein in den Kellern auf. 28. Baalhanan passt auf die Olivenbäume auf. Jos passt auf das Olivenöl auf. 29. Sitrai passt auf die Rinder in Saron auf. Safat passt auf die Rinder in den Tälern auf. 30. Ubil passt auf die Kamele auf. Jedea passt auf die Esel auf. 31. Jasis passt auf die Schafe und Ziegen auf. Alle diese Männer verwalten Davids Besitz. 32. Jonathan ist Davids Onkel und ein kluger Berater. Jehiel kümmert sich um die Söhne des Königs. 33. Ahithophel ist auch ein Berater für den König. Husai ist der Freund des Königs. 34. Nach Ahithophel werden Jojada und Abjatar Berater. Job ist der Chef der Armee.